Nahende Kälte lässt die Arme brüchig werden, die Last des Winters ist schwer zu tragen, Fragen vereisen, kreisen um Feuer. Beschlüsse sammeln Wärme, Licht bemessend für die zweifelnden Nächte, die Stirn aufgeschlagen an Sätzen aus Felswänden. Ein Zeitrauschen, uraltes Aufrücken von Bildern geben sie träumen, ihre Zeitform zurück, überschreiten die kalten Schatten.